Sehr viel hörte man ja nicht aus der Heimat. Also jedenfalls nichts Schlimmes. Und dass es Artillerieduelle gab mit den Franzosen an der saarländischen Grenze. Aber der Feldzug ging ja über Holland und Belgien hinüber und an die Atlantikküste und nach Dünkirchen. Und wir hatten alle die Hoffnung, Saarbrücken bleibt verschont. Manchmal abends so im Einschlafen habe ich mir das vorgestellt. Unsere Straße, menschenleer, alle Rollläden heruntergelassen, alles verlassen, dunkel alles, die Zimmer, unsere kleine Wohnung unter dem Dach, die ich vor einem Dreivierteljahr verlassen hatte.